Meine Damen und Herren, schon seit ewigen Zeiten reist der Mensch mit der Hypnose in jedes geheimnisvolle Reich, im tiefsten seiner Seele. Und seid ihr bereit, diese Reise mit mir anzutreten? Dann schaut jetzt nur noch auf dieses Licht. Seht, wie es sich dreht. Konzentriert euch nur auf dieses Licht, auf meine Stimme. Ihr hört meine Worte, meine Worte dringen durch mich ein. Ich bin kein Unterschiedlicher. Eure Augen, der Gesang und Nase immer wieder nach. Schließen sich in sich selbst. Du schaust das Fenster, wie sich den weißen Mond am Nachthimmel und dann alte Kinderlied fällt dir ein. Die Melodie, die dir nicht mehr aus dem Kopf war, die ich noch mal. Ich werde dir helfen.